Erster du, Menschensohn, sprich gegen GOG. Gott sagt, ich bin gegen dich, GOG. Zweiter, ich hole dich aus dem Norden. Ich bringe dich zu den Bergen von Israel. Dritter, ich schlage dir den Bogen aus der Hand. Deine Pfeile fallen auf den Boden. Vierter, du wirst auf den Bergen von Israel sterben. Deine Soldaten sterben auch. Vögel und Tiere fressen euch. Fünfter, du fällst auf das freie Feld. Das habe ich gesagt. Ich bin Gott. Sechster, ich schicke Feuer nach Magog. Auch die Menschen am Meer bekommen Feuer. Dann wissen sie, ich bin Gott. Siebter, mein Name soll in Israel heilig sein. Alle Völker sollen mich kennen. Ich bin der heilige Gott in Israel. Achter, dieser Tag kommt sicher. Das habe ich versprochen. Es passiert jetzt. Neunter, die Menschen in Israel gehen aus den Städten. Sie verbrennen die Waffen der Feinde. Sie brauchen 7 Jahre für das Feuer. Zehnter, sie holen kein Holz mehr aus dem Wald. Sie machen Feuer mit den Waffen. Sie nehmen den Feinden alles weg. Elfter, GOG bekommt einen Platz für ein Grab. Es ist ein Tal in Israel. Dort begraben sie GOG und sein Heer. Zwölfter, das Volk Israel begräbt die Toten 7 Monate lang. So wird das Land wieder sauber. Dreizehnter, alle Menschen im Land helfen beim Begraben. Das ist ein wichtiger Tag für mich. Ich zeige meine Macht. Vierzehnter, Männer suchen 7 Monate lang das Land ab. Sie suchen nach Toten. Sie machen das Land sauber. Fünfzehnter, ein Mann sieht einen Knochen. Er stellt ein Zeichen daneben. Dann begraben die Totengräber den Knochen im Tal. Sechzehnter, dort ist eine Stadt für die Toten. So machen sie das Land sauber. Siebzehnter, Gott sagt, ruft alle Vögel und Tiere. Kommt zusammen zu einem großen Essen. Es ist auf den Bergen von Israel. Achtzehnter, ihr esst das Fleisch von starken Männern. Ihr trinkt das Blut von Anführern. Es ist wie Fleisch von Tieren. Neunzehnter, ihr esst viel Fett und werdet satt. Ihr trinkt Blut wie Wein. Ich habe das Essen gemacht. Zwanzigster, an meinem Tisch werdet ihr satt. Ihr esst Pferde und Soldaten. Das sagt Gott. 21. Alle Völker sehen meine Macht. Sie sehen, wie ich die Feinde strafe. Ich zeige meine Kraft. 22. Das Volk Israel weiß nun, ich bin ihr Gott. Das wissen sie ab heute für immer. 23. Die Völker verstehen jetzt alles. Israel musste weggehen, weil sie böse waren. Ich habe ihnen nicht geholfen. 24. Sie waren unrein und haben Fehler gemacht. Deshalb habe ich mich von ihnen weggedreht. 25. Gott sagt, jetzt helfe ich dem Volk Israel wieder. Ich habe Mitleid mit ihnen. Mein Name ist mir wichtig. 26. Sie vergessen ihre Schande. Sie wohnen wieder sicher in ihrem Land. Niemand macht ihnen mehr Angst. 27. Ich bringe sie aus den fremden Ländern zurück. Viele Völker sehen das. Sie sehen, dass ich heilig bin. 28. Dann wissen sie, ich bin ihr Gott. Ich habe sie weggeschickt. Aber ich bringe sie alle zurück. 29. Ich drehe mich nie mehr von ihnen weg. Ich gebe ihnen meinen Geist. Das sagt Gott.